Ersten rufe deinen Bruder Aaron zu dir. Rufe auch seine Söhne. Sie sollen mir als Priester dienen. Ihre Namen sind Nadab, Abihu, Eleazar und Itamar. Zweiter, mache heilige Kleider für Aaron. Die Kleider sollen schön sein. Sie sollen ihm Ehre geben. Dritter, sprich mit geschickten Leuten. Ich habe ihnen Talent gegeben. Sie sollen Aarons Kleider machen. Dann kann Aaron Priester sein. Er kann mir dienen. Vierter, sie sollen diese Kleider machen, eine Tasche und ein Schulterkleid. Ein Obergewand und ein Leibrock. Auch einen Kopfbund und einen Gürtel. Fünfter, sie sollen heilige Kleider für Aaron und seine Söhne machen. Aaron soll mir als Priester dienen. Sie sollen Gold benutzen. Auch blauen und roten Stoff. Und feines Leinen. Sechster, das Schulterkleid soll aus Gold sein. Es soll auch aus blauem und rotem Stoff sein. Und aus feinem Leinen. Es soll sehr kunstvoll gemacht sein. Siebter, das Schulterkleid soll zwei Schulterstücke haben. Sie sollen fest damit verbunden sein. Achter, der Gürtel soll auch kunstvoll sein. Er soll aus Gold sein. Auch aus blauem und rotem Stoff. Und aus feinem Leinen. Er soll fest am Schulterkleid sein. Neunter, nimm zwei besondere Steine. Graviere die Namen der Söhne Israels darauf. Zehnter, sechs Namen auf den ersten Stein. Die anderen sechs Namen auf den zweiten Stein. Ordne sie nach ihrer Geburt. Elfter, ein Steinschneider soll die Namen gravieren. Mache eine Fassung aus Golddraht um die Steine. Zwölfter, befestige die Steine auf dem Schulterkleid. Sie erinnern an die Israeliten. Aaron trägt ihre Namen. Er trägt sie vor Gott. Gott soll an sie denken. 13. Mache auch goldene Fassungen. 14. Mache zwei Ketten aus reinem Gold. Sie sollen wie gedrehte Schnüre aussehen. Befestige diese Ketten an den Fassungen. 15. Mache eine Tasche für das Orakel. Sie soll kunstvoll gemacht sein. Mache sie wie das Schulterkleid. Aus Gold, blauem und rotem Stoff. Und aus feinem Leinen. 16. Die Tasche soll viereckig sein. Sie soll doppelt gelegt sein. Eine Spanne lang und eine Spanne breit. 17. Setze vier Reihen Edelsteine darauf. Die erste Reihe, ein Karneol, ein Topas und ein Smaragd. 18. Die zweite Reihe, ein Karfunkel, ein Saphir und ein Jaspis. 19. Die dritte Reihe, ein Hyazinth, ein Achat und ein Amethyst. 20. Die vierte Reihe, ein Chrysolith, ein Schoem und ein Onyx. Umgib sie mit Goldfassungen. 21. Es sollen 12 Steine sein. Für die 12 Söhne Israels. Jeder Stein hat den Namen eines Stammes. Der Name ist eingraviert. 22. Bringe die gedrehten Goldketten an der Tasche an. 23. Bringe zwei goldene Ringe an der Tasche an. Befestige die Ringe an den beiden Enden der Tasche. 24. Befestige die beiden Goldschnüre an den Ringen der Tasche. 25. Befestige die Enden der Schnüre an den Fassungen. Dann befestige sie an den Schulterstücken des Schulterkleids, vorne. 26. Mache zwei weitere goldene Ringe. Befestige sie an den unteren Enden der Tasche. An der Innenseite, zum Schulterkleid hin. 27. Mache noch zwei goldene Ringe. Befestige sie unten an den Schulterstücken. Vorne, wo es mit dem Gürtel verbunden ist. 28. Verbinde die Ringe der Tasche mit blauen Schnüren. Verbinde sie mit den Ringen des Schulterkleids. Die Tasche soll über dem Gürtel liegen. So bleibt die Tasche fest am Schulterkleid. 29. Aaron soll die Namen der Israeliten tragen. Sie sind auf der Tasche an seiner Brust. Er geht damit in das Heiligtum. Er ist vor Gott. Gott soll immer an sie denken. 30. Lege Urim und Thummim in die Tasche. Sie sind auf Aarons Brust. Er geht damit vor Gott. Aaron trägt sie immer. Sie helfen, Gottes Willen zu wissen. 31. Mache das Obergewand ganz aus blauem Stoff. 32. Es soll eine Öffnung für den Kopf haben. Die Öffnung soll einen gewebten Rand haben. Sie soll wie ein Panzerhemd sein, damit sie nicht zerreißt. 33. Mache Granatäpfel an den Saum. Aus blauem und rotem Stoff. Und goldene Glöckchen dazwischen. Ringsum am Saum. 34. Immer ein Glöckchen und ein Granatapfel. Sie sollen sich am Saum abwechseln. 35. Aaron soll das Gewand tragen. Er dient Gott damit. Man soll die Glöckchen hören. Wenn er in das Heiligtum geht. Und wenn er herauskommt. So stirbt er nicht. 36. Mache ein Stirnblatt aus reinem Gold. Graviere darauf, heilig für Gott. 37. Befestige es mit einer blauen Schnur. Es soll am Kopfbund sein. Vorne am Kopfbund. 38. Es soll auf Aarons Stirn liegen. Aaron trägt die Fehler der Israeliten. Es geht um heilige Dinge. Und um ihre Gaben für Gott. So sind die Gaben für Gott gut. 39. Weben den Leibrock aus feinem Leinen. Mit einem Würfelmuster. Mache einen Kopfbund aus Leinen. Und einen bunten Gürtel. 40. Mache Leibräcke für Aarons Söhne. Mache Gürtel für sie. Und hohe Mützen für sie. Zur Ehre und zur Zierde. 41. Kleide Aaron und seine Söhne damit an. Salbe sie und weihe sie. Dann können sie mir als Priester dienen. 42. Mache ihnen Leinenhosen. Sie sollen ihre Scham bedecken. Von den Hüften bis zu den Oberschenkeln. 43. Aaron und seine Söhne sollen sie tragen. Wenn sie in das Zelt gehen. Wenn sie zum Altar gehen. Sie dienen Gott dort. Dann bekommen sie keine Schuld. Sie werden nicht sterben. Das ist eine ewige Regel für sie.